Moralische Kurzsichtigkeit. Denken wir nochmal an den armen Mann mit dem Rucksack auf der Brücke zurück, den nur 31% herunterstoßen würden, um 5 Menschen zu retten. Es ist natürlich beruhigend, dass die meisten sich davor scheuen, andere mit ihren eigenen Händen zu töten. Gleichzeitig ist bedenklich, dass bei vielen die Art des Tötens den moralischen Ausschlag gibt. Zur Erinnerung, immerhin 63% der Befragten finden es völlig in Ordnung, wenn man den Mann mit Rucksack per Fernbedienung durch eine Falltür stürzen lässt. Solange sie nicht selbst stoßen müssen, sind doppelt so viele Personen bereit, den Rucksackträger in den Tod zu schicken. Sobald der direkte Kontakt fehlt, urteilen wir weniger pflichtethisch. Für den Rucksackträger sind beide Varianten gleich fatal. Die Mittel des Tötens, also Hand- oder Falltür, sollten eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Wie im Teichbeispiel von Singer scheint die Entfernung ein Faktor zu sein. Wenn Green recht hat, macht uns unsere emotionale Tötungshemmung zu Pflichtethikern. Das könnte evolutionär von Vorteil für unsere Spezies gewesen sein. Gruppen, in denen jeder nach Gutdünken andere umbringt, können in der Entwicklungsgeschichte keinen Bestand gehabt haben. So ist es kein Wunder, dass das Tötungsverbot ein Kernstück der Moralvorstellung in allen Kulturen bildet. Wenn die Neigung, diese Hemmung zu entwickeln, angeboren ist, dann ist naheliegend, dass sie unsere Vorfahren davor bewahrt hat, in der Gruppe allzu oft bis aufs Blut miteinander zu kämpfen, sei es mit den Händen oder mit Waffen.